WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 6. März 1927. Der Geburtstag des kolumbianischen Schriftstellers Gabriel Garcia Márquez. Yo con frío no puedo escribir. Necesito tener. Wenn ich friere, kann ich nicht schreiben. Ich brauche eine Wärme, wie sie im Mutterleib herrscht. Das ist ungefähr die Temperatur der Karibik. Das ging so weit, dass ich selbst in Mexiko, wo es warm ist, ein Heizgerät brauchte. Als Gabriel Garcia Márquez zwischenzeitlich im noch kälteren Paris lebt, kann er nur arbeiten, wenn er seine Füße fest an den Heizkörper presst. Dass er sein Leben ganz und gar dem Schreiben widmen will, wird Garcia Márquez auf einer Reise im Jahr 1950 bewusst. Da ist er 22 und begleitet seine Mutter in seinen Geburtsort Aracataca, wo sie das großelterliche Haus verkaufen will. Die Reise dauert mehrere Tage und beginnt mit einer Fahrt auf dem Rio Magdalena. Nach Mitternacht lagen wir 3 Stunden fest, weil die im Kanal klumpenden Seeanemonen sich in der Schiffsschraube verfangen hatten und wir in einem Mangrovengestrüpp aufgelaufen waren. Hitze und Stechmücken wurden unerträglich, aber meine Mutter rettete sich mit kleinen Schläfchen darüber hinweg, in die sie ebenso plötzlich versank, wie sie daraus wieder erwachte, ohne den Faden des Gesprächs zu verlieren. Seine Mutter nutzt das gemeinsame Unterwegssein, um ihrem Sohn ins Gewissen zu reden. Er möge doch weiter Jura studieren und das Schreiben aufgeben. Doch diese Reise bewirkt in Garcia Márquez das genaue Gegenteil. Er findet sein Thema als Schriftsteller. Ja, das hat er ja oft gesagt, das sei überhaupt der Angelpunkt für sein weiteres Schreiben gewesen, weil er da diese Erfahrung gemacht hat, dass dieses Aracataca überhaupt nicht mehr den Erinnerungen seiner Kindheit entsprach. Dagmar Plötz ist Garcia Márquez deutsche Übersetzerin. Es war nun ein verlassenes, verstaubtes Dorf und den Leuten ging es schlecht. Und diese ganze vergangene Pracht, die er noch so als Kind so miterlebt hatte, obwohl damals schon die aufregendste Zeit des Bananenbooms vorüber war, das gab es nicht mehr. Wie ausgeblutet wirken Aracataca und die umliegenden Dörfer. Die amerikanische United Fruit Company, heute heißt das Unternehmen Chiquita, hatte einst Wohlstand gebracht und als keine Ausbeute mehr zu machen war, Orte, Menschen und Plantagen verkommen lassen. Ja, da ist ihm das bewusst geworden, wie Geschichte funktioniert. Und das wollte er herausfinden, wie es von diesem Kindheits-Aracataca zu diesem jetzigen gekommen war. Sein bekanntester Roman, 100 Jahre Einsamkeit, erzählt von diesen Zyklen, in denen sich, nach Garcia Márquez, die Menschheitsgeschichte beschreiben lässt, die, so sieht er es, auf beinahe alle Länder übertragbar sei, im Besonderen vielleicht auf Afrika und Lateinamerika. Die Gründung von Dörfern, die Entdeckung der umliegenden Welt, Ausbeutung durch eine imperialistische Macht, Bürgerkriege, Armut, Diktaturen. Der Zug hielt an einer Bahnstation ohne Dorf und fuhr kurz darauf an der einzigen Bananenplantage vorbei, an deren Portal ein Name stand: Macondo. Er macht Macondo zum Schauplatz von 100 Jahre Einsamkeit. Eigentlich ist es ein Sinnbild für die Welt und ihre Entwicklung oder die Geschichte, weil das ist ja diese Leistung von Garcia Márquez. Er hat eigentlich Macondo zum Nabel der Welt gemacht. Zwar wird es noch knapp 15 Jahre dauern, bis er sein Hauptwerk schreiben kann, aber alle Texte, die nach dieser Reise mit seiner Mutter in das Dorf seiner Kindheit entstehen, scheinen Fingerübungen für dieses zentrale Werk zu sein. Garcia Márquez entwickelt ab jetzt in seinen Texten Motive und Figuren, die alle zum Macondo-Mythos führen. Gabriel Garcia Márquez wird am 6. März 1927, heute vor 95 Jahren, in Aracataca im karibischen Teil Kolumbiens geboren. Bis er 10 ist, lebt er bei seinen Großeltern. Der Großvater muss ein sehr guter Erzähler gewesen sein und der hat ihm diese ganzen Geschichten vom Bürgerkrieg, in dem er damit gekämpft hatte, und die Geschichten vom Bananenstreik. Das war 1928. Die Plantagenarbeiter forderten bessere Arbeitsbedingungen. Die kolumbianische Regierung ließ die Aufständischen kurzerhand niederschießen. Und dann war die zweite große Erzählerin, das war seine Großmutter. Und die war nun wieder die, für das magische Element zuständig war. Garcia Márquez sagt ja, die konnte einem die größten Ungeheuerlichkeiten, also mit einem steinernen Gesicht erzählen, so als ob es eben alles war und seine Richtigkeit hatte. Genau diese Haltung nimmt García Márquez als Autor ein, das Unglaubliche glaubhaft zu erzählen. Europäer sind fasziniert von diesem sogenannten magischen Realismus, der für die Lateinamerikaner jedoch etwas völlig Alltägliches ist. Es ist unmöglich für mich, Wirklichkeit und Fiktion voneinander zu trennen. Wirklichkeit und Fiktion sind wie Öl und Wasser. Du gibst beide in ein Gefäß und versuchst sie zu mischen. Dabei entsteht ein neuer Körper. Wenn ich schreibe, rühre ich quasi die ganze Zeit das Gemisch um und es bleibt in Bewegung, solange ich an einem Buch arbeite. Als der kleine Gabo in Aracataca aufwächst, lebt das Dorf bereits nur noch von Erinnerungen an bessere Zeiten. García Márquez saugt all diese Geschichten auf, die ihm erzählt werden. Er sammelt Landschaften, Menschen, Wörter, Dialekte, Gefühle und nennt diesen reichen Fundus, aus dem er zeitlebens schöpft, sein Paket. Mit 16 Jahren, es ist das Jahr 1943, verlässt García Márquez die heiße karibische Küstenregion und macht sich auf den Weg in die Hauptstadt Bogotá, um dort mit einem Stipendium in der Tasche aufs Internat zu gehen. Zum ersten Mal in seinem Leben fährt er auf dem Rio Magdalena. Wir Passagiere saßen den ganzen Tag lang auf den Decks und betrachteten die vergessenen Dörfer. Die Kaimane, die mit geöffnetem Schlund dalagen und auf sorglose Schmetterlinge warteten. Die Seekühe, die singend ihre Jungen auf den Sandbänken säugten. Auf dem Fluss dahin gleitend lernt García Márquez sein Land kennen. Der insgesamt 1600 Kilometer lange Magdalena-Strom beeindruckt ihn so sehr, dass er ihn später immer wieder als Kulisse seiner Romane benutzt. Etwa in Die Liebe in den Zeiten der Cholera oder in Der General in seinem Labyrinth. Im Hochland von Bogotá angekommen, zieht García Márquez seinen warmen Mantel fester um sich. Die Dörfer auf dem Weg waren trist und eisig. Dort spürte ich zum ersten Mal einen mir unbekannten und unsichtbaren Zustand des Körpers, die Kälte. García Márquez macht in der Hauptstadt sein Abitur und schreibt sich auf Wunsch seines Vaters für ein Jurastudium an der Universität von Bogotá ein. Doch statt Paragraphen zu büffeln, schreibt er lieber Texte, liest ununterbrochen und weiß nach der Reise mit seiner Mutter und nach der Lektüre von Kafkas Verwandlung, worin Gregor Samsa eines Morgens als ein ungeheures Ungeziefer aufwacht, was die Aufgabe eines Schriftstellers ist. Das Unglaubliche glaubhaft zu erzählen. Ein Schriftsteller hat das Recht, alles erschaffen zu dürfen, was er sich ausdenken kann. In Bogotá macht García Márquez eine Erfahrung, die seinen Schriftstellerfundus erweitert. Er lernt die Gewalt kennen. Als Student erlebt er hautnah die Ermordung des liberalen Präsidentschaftskandidaten Jorge Eliezer Gaitán mit. Der Hoffnungsträger vieler Kolumbianer wird am 9. April 1948 auf offener Straße erschossen, mitten im Zentrum der Hauptstadt. Mehrere Männer tränkten in der warmen Blutlache ihre Taschentücher, um sie als historische Reliquien aufzubewahren. Eine Frau mit schwarzem Umschlagtuch und Handschuhen, eine von den vielen, die billigen Krimskrams verkaufen, grollte, das blutige Taschentuch in der Hand. Hurensöhne, ihr habt ihn mir umgebracht. Es kommt zu Straßenschlachten, einem Volksaufstand, dem Bogotazo. Bogotá brennt und versinkt im Chaos. Die Violencia, zu Deutsch Gewalt, erfasst nach und nach ganz Kolumbien. García Márquez verlässt im April 1948 die verwüstete Hauptstadt, muss Manuskripte in seiner Pension zurücklassen und flüchtet in seine karibische Heimat. Dort lebt er erst in Cartagena de Indias, dann in Barranquilla. Hier schließt er Freundschaften, die ein Leben lang halten werden. Das waren so Journalisten, Autoren, mit denen er, ja, wie er sagte, das Leben kennengelernt hatte. García Márquez muss in dieser Zeit jeden Peso mehrmals umdrehen, schreibt weiter und veröffentlicht erste Erzählungen in der Zeitung El Espectador. Er schlief in einem Bordell, also da kam er am günstigsten unter. Und wenn er kein Geld hatte, dann deponierte er unten beim Portier immer wieder seine Manuskript. Und die ließen ihn dann durch, weil er dann letztlich doch immer wieder zahlte. García Márquez arbeitet als Redakteur zunächst in der Karibik, dann wechselt er zu El Espectador nach Bogotá. reist für seine Zeitung durch Europa und die Sowjetunion und wird als Korrespondent nach Paris geschickt, wo er in einer Dachkammer haust und mit den Füßen am Heizkörper »Der Oberst hat niemand, der ihm schreibt« verfasst. 1961 lässt sich García Márquez in Mexiko nieder, das bis zu seinem Tod sein Hauptwohnsitz bleibt. In Kolumbien ist er nicht mehr sicher. Man sagt ihm Kontakte zu einem Terroristen nach und ihm droht Verhaftung. García Márquez will endlich den Roman schreiben, der schon so lange in ihm gärt. Als er mit Frau und Kindern, so sagt es die Legende, nach Acapulco fährt, hat er einen Geistesblitz. Dass er plötzlich wusste, wie er die Perspektive, wie er das erzählen konnte. Und das war eben diese Art der Großmutter, dass man eben alles erzählen kann, auch das Unmöglichste, eben mit steinerner Miene sozusagen. 2 Jahre braucht er, um 100 Jahre Einsamkeit niederzuschreiben. Er erzählt darin von den 7 Generationen der Familie Buendía, von ihrer Gründung bis zu ihrem Untergang. Die Buendías und Macondo spiegeln den Kreislauf der Menschheit. Die 100-jährige Stammmutter der Familie, Ursula, zieht am Ende ihres Lebens eine bittere, einsame Bilanz. Ein Jahrhundert des Kartenlesens und der Erfahrung hatte sie gelehrt, dass die Geschichte einer Familie ein Räderwerk nicht wieder gutzumachender Wiederholungen war, ein kreisendes Rad, das ohne den unablässigen, unrettbaren Verschleiß der Achse sich bis in alle Ewigkeit drehen würde. Als das Manuskript fertig ist, fehlt García Márquez das Geld, um es an den Verlag Sudamericana zu schicken. Er kann deshalb erst nur eine Hälfte des Textes einreichen. Und dann sagte Carmen, seine Frau, als sie da vor dem Briefkasten stand, und sagte, ja, und was machen wir jetzt, wenn das Buch schlecht ist? 100 Jahre Einsamkeit erscheint 1967 und macht den Kolumbianer weltberühmt. García Márquez hat mit diesem Roman Lateinamerika eine Stimme, eine Identität gegeben. Doch um dem immer größer werdenden Ruhm zu entkommen und weiterhin ungestört arbeiten zu können, muss er seinen Kontinent verlassen und siedelt nach Barcelona über. In Katalonien schreibt er »Der Herbst des Patriarchen« und widmet sich der Figur des Diktators, der in beinahe allen Ländern Lateinamerikas herrscht. Dagmar Plötz. Was ihn daran faszinierte, war das Phänomen der Macht. Aber er sah natürlich wie kein anderer diese ganzen negativen Folgeerscheinungen. Und diese Dialektik, glaube ich, die hat ihn fasziniert. Der Romancier selbst ist überzeugter Sozialist, befreundet mit Fidel Castro. Er unterstützt auch finanziell die neue venezolanische Linkspartei MAS und bekämpft den in Chile aufsteigenden General Augusto Pinochet. 1982 erhält Gabriel García Márquez die höchste Auszeichnung, die ein Schriftsteller bekommen kann, den Nobelpreis für Literatur. García Márquez geht zurück nach Kolumbien, lässt sich in Cartagena nieder und schreibt in der Hitze der Karibik eines seiner vielleicht schönsten Bücher, »Die Liebe in den Zeiten der Cholera«. Es war unvermeidbar. Der Geruch von bitteren Mandeln ließ ihn stets an das Schicksal verhinderter Liebe denken. Dr. Juvenal Urbino hatte ihn sofort wahrgenommen, als er in das noch dämmerige Haus trat. So beginnt der Roman, in dem der Kolumbianer die Geschichte seiner Eltern erzählt. Wie der Telegrafist Florentino Ariza 51 Jahre, 9 Monate und 4 Tage auf Fermina Daza wartet, um ihr erneut seine Liebe zu gestehen. Gabriel García Márquez gehört zu den bedeutendsten und erfolgreichsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Der Kolumbianer fasziniert bis heute mit seiner bildgewaltigen, kraftvollen und poetischen Sprache. Im April 2014 stirbt Gabo, wie ihn die Lateinamerikaner zärtlich nennen, mit 87 Jahren in Mexiko-Stadt. Der begnadete Geschichtenerzähler hat einmal gesagt, »Nicht was wir gelebt haben, ist das Leben, sondern das, was wir erinnern und wie wir es erinnern, um davon zu erzählen.« Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Klaasen an Gabriel García Márquez, der am 6. März 1927 geboren wurde. Redaktion Gesa Rünker. Zeitzeichen morgen über den niederländischen Künstler Piet Mondrian. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. wdr.de